Kundgabe 4415. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.08.1948. Geistige Arbeit nötiger als irdische. Gottes Sorge. Bleibende Werte zu schaffen für die Ewigkeit ist um vieles besser als jegliche irdische Tätigkeit. Es sei denn, dass diese in Werken uneigennütziger Nächstenliebe besteht, die der Seele in die Ewigkeit nachfolgen. Wer nun mit einer geistigen Aufgabe betreut worden ist, der soll diese allem anderen voranstellen und unentwegt tätig sein für Gott und sein Reich. Immer wieder wird euch gesagt, wie überaus dringend in der Endzeit die geistige Mitarbeit benötigt wird. Immer wieder werdet ihr auf die große geistige Not hingewiesen, zu deren Abhilfe eure Arbeit erforderlich ist. Und immer wieder gehen euch Ermahnungen zu, nicht lau und gleichgültig zu werden im Dienst für den Herrn. Und ihr müsstet euch streng an sein Wort halten und eifrig arbeiten für sein Reich. Es wird eine Zeit kommen, da euch jegliche irdische Tätigkeit unmöglich sein wird, weil ihr alle Kraft einsetzen müsstet, um sein Wort zu verbreiten. Und ihr werdet auch dann bestehen können, weil Gott alle eure Bedürfnisse kennt und euch versorgen wird, so ihr für ihn tätig seid. Es ist sein Wille, dass viel Vorarbeit geleistet wird, solange die eigentliche geistige Tätigkeit noch nicht ausgeführt werden kann. Und diese Vorarbeit besteht in eifriger Verbreitung dessen, was als sein Wort euch aus der Höhe zugeht. Gehet eifrig ans Werk, versäumet keine Gelegenheit, redet, wo es angängig ist, und suchet, schriftlich Kunde zu geben von seinem außergewöhnlichen Wirken an euch zum Wohl der Menschheit. Und ihr könnet des göttlichen Segens sicher sein. Er wird euch nicht in Not lassen. Er wird euch beistehen, auch irdisch, und jede Sorge von euch nehmen. Amen.